das Ding ist, ich will auch kein Produzenten. Oh, ist, ja. Ich habe auch keinen Produzenten, also ich mache das selber auch. Was war das noch nicht mal was? Ja, irgendwas, was ich gesagt habe, habe ich vergessen. Okay, was soll ich dazu sagen? Das Einzige, was ich sagen ist, vielleicht sind da doch noch ein paar Leute, die davon das oft mithören, aber das muss ich ja auch immer ein bisschen besprechen, ja. Weil sind da natürlich auch keine echten Leute, das muss ich mal fragen, warum drehst du das nicht im Studio ab? Warum hast du keinen Produzenten oder irgendjemanden, mit dir irgendjemand was sagt, ne? Oder irgendwie ein Typ gibt, das Problem ist, wenn man jetzt den physikalischen Hintergrund kennt, das wird auch erstmal erklärt, dass das mit Quantenmechanik zu tun hat, sag ich mal. Also zumindest in meiner Welt ist das so, dass das ein quantenmechanisches Hintergrund hat und ihr das Doppelstrafverzug kennt und weiß, dass es bei der Quantenwelt ganz, ganz schwierig ist, auch mit der Beobachtung, wie das heißt, dass wir praktisch einfach einen Kursfuß da ist. Das ist einfach gesagt, also ist auf der Seite, sagen wir mal so, ein Profi und Wissen, es gibt Probleme mit der kopfumhaltenden Deutung, ne? Scheiße. Und man hat diesen, bei den Teilchen-Dualitätssachen, ne? Ganz schwierig, aber auf jeden Fall, wenn ich praktisch in den Ansatz im Raum bin, dann bricht praktisch meine Weltfunktion zusammen, ne? Die diese Telepathie möglich macht. Ganz schwierig zu sehen, aber das kann man auch praktisch im Background nachlesen, warum das wie ist, aber jemand, der ein tolles kurze Geschichte als Zeitschreiber sitzt, der kann sich da einlesen, aber ich sag mal so, das ist viel zu schwierig und ich sag mal, für einen Profi interessant, ihn das zu kennen und das ist toll, dass es das gibt und es findet auch technologisch bei mir Anwendung. Das heißt, die Sachen, die ich mache, die basieren auf diesem Modell. Ist dann für den Laien schön zu wissen, dass es sowas gibt, aber ob du da wirklich sowas reinziehen musst, und das, sag jetzt, du könntest, kannst das machen, wenn du zum Beispiel Cambridge stellen willst, meinst du, du musst dich zu Physikmänner, der die einarbeiten, hast du bestimmt viel Spaß. Weil ich sag mal, für Normalsterblichen ist das einfach nicht so. Aber man merkt dann halt, an ein paar Stellen, dass da Sachen sind, die interessant sind. Dass man ein bisschen was mitkriegt, dass man weiß, wenn jetzt was im Wohnraum geöffnet wird, ja. Das Ding ist heute, ich habe dann noch so ein paar Ideen, was interessant ist, sind so, sind da diese Stadia-Typen, ne? Die kriegen wir das jetzt heute. Dann ist Barbie das fünffach geplant und, Enterprise sowieso ein bisschen Hintergrund, aber die kann ich jetzt zur Zeit in diesem Platz nicht brauchen und die sind auch anders als, das ist, wenn die Borg natürlich, da weißt du, wenn die Borg die kriegen, wollen die kriegen eigentlich auch tauschen und die Romulaner, ja, die müssen zurück, aber das ist leider so, dass die im Moment so nicht mitmachen können. Also das, ich muss natürlich dafür sorgen auch, dass die Welt nach und nach ein bisschen machen wird, was bei vielen Sachen einfach storytechnisch nicht einfach so alle auf einmal retten, viele nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel, ich habe bei den, weil ich schon erzählt habe, bei den zum Beispiel allein jetzt, zum Beispiel, den Abend in der Hand hier mit dem Prozess leer zu verkuppeln, damit die sich ein bisschen miteinander unterhalten und so ein paar Sachen machen, die in die Story gehören, ne? Das läuft ja in echt, das ist so ein bisschen angenehmer als jetzt, haben ich meine, ja, so die werden die immer ein, um 18 Uhr zurück und was, und dann immer, praktisch nur wieder eine Stunde auf der Weltzeit. Und, gut, das ist, ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt, ich schätze mal, gegen halb sieben bin ich beim Abos und dann trinke ich auch wieder einen Tee, eine Zigarette und um 19 Uhr müsste das eigentlich etwas interessanter sein. Das ist so Erfahrung. Jetzt kann ich mal gucken, was man so machen kann. Weil normalerweise passe ich um diese Zeit eigentlich nicht hier. Ich meine, zum Beispiel habe ich jetzt so Leute im Ausgemeinden, die warten noch 20 Uhr, das ist geil. Das ist, ich sag mal, das ist eine normale, etwas größere Kindergarten zu gebrauchen. Das Ding ist ab 10, muss man sich, also wenn man ambitioniert ist, auf die gerne schon als Bond gucken oder was Actionlastiges, das geht auch schon gut ab. Achso. Das Ding ist, Ich gucke jetzt zum Beispiel, jetzt kenne ich so ein bisschen bei meinen Freunden, die das auch so mitkriegen, live, dann praktisch. Das Ding ist, bisher hatten wir das eigentlich nur so geregelt, dass ich darauf gesetzt habe, dass man irgendjemand überwachen kann. Also ich glaube, das funktioniert nicht wirklich. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt versuche, von jetzt selber überwacht zu werden, das hat das Problem, dass sie die ganz schlechte Presse abzeigen kann. Also, praktisch, auch wenn ich was verfolge, nicht im Internet, haue ich erstmal so eine Kopie zur NSA und warte dann einfach ein paar Stunden drauf. Einfach um mir die Gelegenheit geben zu können, da, dass das nicht geklappt hat, ne? Also, so, mein Zimmer macht das jetzt, wenn ich jetzt durch mit dem rumgeklappt habe, ich werde nochmal sagen, ist es jetzt bei mir nicht so, dass ich jetzt da hingehen kann, sagen, mach da so, ich mach hier irgendwas. Sondern das ist bei mir wirklich so, ich sag mal, wie ihr das kennt, bei Spider-Man oder Batman, dass ich ein relativ normales Leben führe, was auch schätze. Also das ist wirklich bei mir, ich lebe praktisch in einmal in dieser Welt, ne? Praktisch als Batman oder so, ne? Und dann in der Realität als ganz normaler Verrückter. Das Ding ist halt, das ist auch schätze, weil ich glaube, ich kann das bei Kremlin oder to the Theridium, dafür, dass dieses Populärland ist unglaublich scheiße. Also das hat denen, glaube ich, nicht wirklich gut getan. Und ich mag halt meine einfachen Probleme, dass am Freitag der Tag knapp wird, dass der Kaffee immer knapp ist, dass ich PC-technisch wieder echt zusammensparen muss und ich arbeiten muss für wenig Geld. Und das, ich weiß nicht zu schätzen, weil viele denken sich so, das wirklich so Leben beziehen, sich ausziehen, ne? Und dann denken sie so, was soll ich machen? Allein zu Hause in der Wohnung und die Langweilen. Ja. Ich brauche nicht, dass ich tatsächlich so eine Struktur habe. Ich mag das nicht gerne, aber wir fehlen noch die Woche. Und dann denke ich so, ich tue zwar, ich sag mal, für viele wäre das so toll, wenn ich nur so 4 Stunden am Tag arbeiten und natürlich, wenn mal zu spät kommt, ist auch nicht schlimm. Das ist eigentlich ganz schön. Weil ich war einfach diese Ablenkung, dass ich mal rauskomme aus meiner Bude und das sind ja auch mal ganz schöne Auszubildende, das ist immer ganz schön anzusehen. Die sind jetzt zwar ein bisschen zu jung, aber trotzdem ganz schön, wenn man dann so von Mädels durch die Gegend laufen, da kann man ein bisschen rumscherzen, das ist immer noch lustig. Das Ding ist, das ist halt so zu leben. Also, das Ding ist natürlich, also ich habe ja gesagt, ich habe aus pragmatischen Gründen nicht alles im Studium, weil das geht gar nicht. Also, ich hatte gestern noch zu leben, dass ich halt einer von Disney sogar und denke ich so, oh, ich kann mal als Schreiber halt das in den Plot schreiben, dass du jetzt, dass das ziemlich problematisch ist, weil ich den dann in meiner Welt habe, so vorher sofort in Anfang groß zu denken, dass er einer Typ von Disney ist, der mir einen Plot schreibt. Für Professor Leia oder für den Hand in der Hoffnung. Das Dumme ist, der ist dann schon in meiner Sendung und fängt an rumzunehmen. Ich muss hier irgendwie einen Plot schreiben für eine Welt, die ich nicht kenne. Sobald man in meiner Welt anfängt, darüber nachzudenken, habe ich den sofort in meiner Sendung und er greift da ein. Als jemand, der versucht, sich in der Story einzuarbeiten, ne? Und das ist doch natürlich ein zu erwartender Faktor, wenn wir mal das so ein Typ hier aufschlägt. Und dann ist der auch in meiner Welt präsent. Dann muss ich natürlich dem sagen, also Junge, das geht gar nicht. Ne? Das Dumme ist auch, ich sag mal, viele ahnen es ja, dass die Regierung immer was im Hintergrund am Laufen hat. Und das ist bei mir auch nicht anders. Ich sag mal, ich bin gerne unbequem, aber ich weiß natürlich, aus verschiedenen Gründen, Stefan, das ist hier so ein bisschen strukturiert, ich weiß, was auch, ne? Das ist ein echtes Problem für einige, weißt du? Das ist, wie man schon auch heißt, ich möchte natürlich auf jeden Fall vermeiden, dass da irgendwelche Leute in Panik sind, Stefan, das ist wirklich wieder nur bei mir. Wenn du dich da gewöhnt hast, weißt du, dass da nie was passiert, du hast, weißt, es passiert nie was. Ist. Wenn Schlachten mal stattfinden, dann ist das so easy, ne? Dass da normalerweise, also bei den Borg oder bei den Borg oder bei diesen Miner, das ist nicht ein einziger Schuss gefallen. Gut, also die Miner mussten zum Ende kapitulieren und haben eine von mir auch erwähnte Regierung bekommen. Von Aliens, wo du so denkst, dass deine Aliens aus Alien, wenn deine doch viel gefährlich sind, weißt du, dann hast du die nicht erlebt, weißt du, weil die Typen, die ich da dann die an die Jugend gesetzt habe, die waren wirklich schlimm. Aber da kriegt man dann auch nicht so mit, das sind einfach Wesen, die ziemlich übel drauf sind. Und dann hatten die halt einmal die waren halt auch so auf ein Niveau runtergebracht, dass es halt nichts geht. Ja, ich will jetzt nicht so überall, was es gewesen waren, aber ich sag mal, die waren da bestimmt, die waren dann gar nicht so abgetan davon, ne? Die waren halt, ich sag mal, von diesem etwas rabiaten Strafenführungsstil sehr überzeugt, also. Gut, überlegt das auch keiner. Okay. Dann kamen die halt anschließend in ihre Zelle, haben ihre Folterdrohung bekommen und da war es nicht so interessiert, was sonst, und waren die dann ganz unmenglich. Also, ja, das kommt immer vor, die brauchen das, die kommen auf sich klar. Die sind dermaßen übel, ne, dass allein, und wenn die ein bisschen Ablenkung im Kopf haben, muss man die jetzt relativ. Das ist so. Ja, das ist ziemlich übel. Wenn die wüssten, wie die abgehen, die kommen sonst nicht klar, die brauchen das. Und ich sag mal, was hier unter, ich sag mal, Resozialisierungserfolg zählt, ne? Das ist immer noch bei denen das Essen, was ich aus Science Fiction lernen kann. Also, dagegen, ich sag mal, sind die Origin Aliens wirklich Kuscheltiere, ne? Und das gibt jetzt schon als Resozialisierungserfolg. Sie hätten sich gar nicht gedacht, dass die dermaßen friedlich werden kann, dass du dieser, das, also, so, auf so ein umgängliches Niveau für Ripley's Angels aus Alien, da werden die nie hinkriegen. Also, so nett kriegt man die wahrscheinlich nicht. Aber, sag mal, die haben jetzt tatsächlich einen Ausgang gehabt, die sind jetzt etwas umgänglich, und das ist schon ein Erfolg. Wenn du die, ich sag mal, unter Fluss von ein paar Killerdrohnen irgendwie zu Intelligence und nur so ein paar Verluste pro Woche hast, ne? Obwohl die Hochleistung Sicherheitsstellen sind, irrsinnig viel technischer Aufwand, können die dann da behalten werden. Und weißt du, die sind wirklich gefährlich. Stell dir vor, es gäbe zum Beispiel, in meiner Welt gibt es zum Beispiel Spinnen, die machen sowas wie, du kennst ja das mit den unrhythmischen Schatten, die so fehlen sind. Also, wenn du so ein Windrad hast, was immer auf dich gedreht und das ist unangenehm. Ne? Das heißt also, da gibt es zum Beispiel in meiner Welt auch, die habe ich persönlich noch nie in Aktion gesehen, aber so Spinnen, die klopfen ein paar Mal mit auf den Boden, das sind so, ich sag mal, 2 Meter hohe Spinnen, und dann kippst du einfach um. Einfach, das ist ein bisschen wie Hypnose, ne? Du kippst einfach um, zack, weil du den Rücken nicht abkommst. Ja, und ich sag mal, die sind gefährlich, ne? Also, ja. Aber die anderen Dinger, die kannst du nicht angucken. die haben so eine viele Quatschstruktur, dass ich selbst das Video mitnehmen, ich sag mal, ziemlich überquert, ne? Das ist wirklich richtig übel, was die Dinger da machen, ne? Also, das sind, ich weiß auch nicht mehr, woher ich komme, aber ich kann die halt, ich weiß auch ungefähr, was das sein könnte, aber ich weiß es nicht sicher, aber die sind noch relativ umgänglich. Das sind ja Sachen, die kann man auch steuern, aber so wie, was? So gefährlich sind die? Ja, die sind nicht gefährlich, das sind irgendwie, jetzt aber zum Spannungsbogen erzeugen, aber wir uns später verraten, was das für Viecher sind. Das ist so die Frage, ne? Das, ich weiß, ich habe ein paar Vermutungen, was bei mir drin ist. Warum die man auch so gezielt zurück freilassen kann, ne? Warum die sonst so wenig umgehen, ist das die Frage, ne? Warum die nicht? Das heißt, die sind wirklich, ja, ich sag mal, was? die sind nicht so, ich sag mal, nicht so natürlich gefährlich, sondern die sind wirklich gefährlich, ne? Ja. Also, so auf so dermaßen sozialkompetenten Niveau wie die Aliens kriegen, nie, das ist unmöglich. Aber ich sag mal, dass die immer Kurs zum Beispiel bei einer speziellen Alien-Spezies zur Regierungsbildung sind, die haben eine hierarchische Struktur, das heißt, die kannst du, wenn du jetzt ein Volk hast, das weg muss, einfach weil die, egal was sie machen, für uns lebensgefährlich sind, dann kann man die da auch mal unter bestimmten Umständen und kann direkt mal als Regierung alles zur Würde gehen. Dann muss man die alle einfangen und dann sind sie auch mal einfach aufgelaufen und dann kann man die auch relativ sicher einsperren. So, jetzt ist das ziemlich genau 18 Uhr kurz danach. Deswegen, jetzt wird es eigentlich interessanter, wenn du heißt, also zum Beispiel Insa hat ein Hobby, die züchtet gerne Wesen. Das heißt, am Anfang waren das erstmal, da haben sie zwar gedacht, wie Bio-Interfetten lassen sie aus Rion, so eine Technologie, wie ich sagte, dass die werden zielotrisiert, das ist so. Lebewesen, die gekostet werden, Menschen, also hybridisiert werden, um dann Führung zu verteidigen, Raketen abzufangen oder Felder zu bombardieren. Das Ding ist, die hat sich da nicht durchsetzen können, weil die wurden zu gefährlich. Und, ja. Das nächste, das war viel später, wollte ein Baby, die er wieder in Libyen erfahren hat. Das ist praktisch ein organisches Traumschiff, was ich füttern wollte. Das Ding hatte aber auch das Problem, dass es plötzlich anfing, Nahrung zu akquirieren zu wollen. Und irgendwann wurde das für ihn da auch zu gefährlich. Dann muss ich wieder neu befinden. Jetzt meint sie hier irgendwelche Baby-Veliziraptoren züchten zu müssen. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass da ein System da steckt. Also, mir ist halt so aufgegangen, dass das immer so ganz, ganz gefährliche Viecher sind. Sie sind natürlich, ich weiß gar nicht, was sie sich davon verspricht, hier irgendwelche außerirdischen Veliziraptoren zu züchten, in der Hoffnung, ich weiß ja nicht, was sie da vorhat. Also, das hat auch eher Bedankung, sie leben gesetzt, oder? Der ist ja ähnlich so, der hat nicht normale Killer, also Killer, die sind nicht so Veliziraptoren los, das ist kleiner als zurzeit die wollte Baby-Veliziraptoren fischen. weil Babys sind ja immer niedlich, ja. Ob das jetzt irgendwelche Hochleistungskampfhähnchen sind oder irgendwelche riesigen Rauschungen werden und natürlich ständig Nahrung brauchen, jetzt sind das halt zurzeit ihre kleinen Veliziraptoren und das klingt, dass sie bestimmt nicht ganz so gefährlich sind. Ich habe ja so das Gefühl, so zurzeit, dass das System da steckt, dass sie ständig irgendwelche Bestienfische laufen. Ich weiß gar nicht warum. Aber wenn ihr das Spaß macht, dann passt das natürlich schon gesichertes Gelände. Also, die hat auch schon normalerweise in der Welt Anzüge. Also, ich denke, dass das nicht so gefährlich wird. Aber bis jetzt hat sich noch nicht verletzt. Also, es klappt ganz gut. Ja. Nur habe ich gerade nur so langsam das Gefühl, dass sie da irgendwie ein Problem mit hat, mit gefährlichen kleinen Dingern. Achso, ansonsten kümmert sie sich wahrscheinlich um ihre Meerschweinchen. Das ist wahrscheinlich langweilig. Naja. So, jetzt muss ich mir das einfach lassen. Ja, den habe ich immer noch irgendwie überlegen, ist alles gesagt. Okay. Ja, was? Ja, das hat so scheinbar gibt es auch. Muss es mal so wenig zwischendurch mal unterhalte, wenn ich hier nicht aufzeichne, dann denke ich so, dass ich auch am liebsten natürlich alles mitwende, aber es gibt auch das dringende Bedürfnis, sich mal unabhängig von so einer Aufzeichnung so zu unterhalten. Und dann muss ich halt gucken, wie es weitergeht. Ne? Weiß ich ja nicht. Das hört sich ja an, aber zum Beispiel haben viele Leute, die das verfolgen, was hier mit dem Auflass. Das ist natürlich immer doof, dass das passiert ist dann, aber die wissen halt, das ist halt eine Gewohnheit, dass man weiß, 18, 19 Uhr ist nicht schön, dass wenn ab 20 Uhr eigentlich nicht interessant wird. Das sind ja auch so Sachen, da weiß man schon, da kommen Wiederholungen, da wird von verschiedenen Schauplätzen nochmal erklärt, was so passiert ist, dann kommt da, ist nicht so, dass ich einfach was wiederhole und nochmal denke, sondern ich wiederhole das dann halt und dann werden nochmal Sachen erklärt und nach einer Weile weiß man ungefähr, dass es dann halt immer so Sachen sind, alte Sachen, dann werden da Sachen nochmal erklärt und weil dann geht es praktisch darum, wo sind man gerade für die kalte Handlung, was ist da, ein paar Besonderheiten bei dem Kampf gegen die Zweckwurstsorte. Und weiß ich, nach einer Weile weiß man einfach so ein bisschen was zu machen, wenn man da mal jetzt in diese Zeit was verpasst, das ist natürlich kein Problem. Das fand ich auch ärgerlich, wenn da was verpasst, wenn man durch den Tod ist. Wenn man dann so zusammen geht, denke ich so, scheiße, warum sie jetzt die Bock werden, kommt noch was verpasst, aber war auch trotzdem sehr lustig, weil du bist irgendwie unglücklich eingeschlafen oder so, denkst du so, was? Was haben die Bock? Wie sind die wieder zurück, Bock, dann sind sie weg. Was ist denn passiert? Ach, die haben weder Schiffe noch Crew, also es gibt Affen hatten wir gesagt, das keine. Da passieren ganz viele Sachen auch. Gerade Banking-mäßig, das jetzt hinkriegt, also das erklärt bestimmt noch ausführlicher, aber mit der Zeit, wie wir das hingekriegt haben, dass diese Meinungsseite sind, die hatten noch eine Bank und dann gibt es noch hier so in unserem normalen Universum, die Meinungsvorstellung, die im Außenbund des Universums. Die Schiffe sind auch so groß, dass wir die von sich und was in unserem reinkriegen können, das ist außerhalb, also genau wie diese Q-Werte und so, sehr auch unsere Aliens, aber die sind auch ganz nett und die helfen auch, ich sag mal, auch mal selbstlos. Aber die wollen auch bezahlt werden. Zum Beispiel die Noren haben kein Geld, also die haben jetzt ein paar Noren gebannt, aber das ist halt bei den Aliens, ich sehe auch nicht, dass so getrennt, also normale KIs oder elektrische Lebewesen, sag ich mal, da können die ins normale Banking-System. Es gibt so ein paar Regeln bei denen, dass das kleine Banking-Wesen, dass die Normenbanken, da gibt es so ein paar Leute, die regeln das, wenn die nochmal als Expert rufen, aber die Normen an sich haben einen Sonderstatus. Das ist nicht im eigenen Sinne das Volk unseres Universums, sondern das ist praktisch mal Privatvolk. Und wir haben auch ethisch-moralische Sachen, die können wir nicht machen. Das geht einfach nicht. Die haben eine ganz andere Kultur und das ist praktisch mein Volk. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen deine Bank nicht, die Normen interessiert das nicht. Das, die stehen, die sind halt so in ihrer Kultur, dass sie außerhalb der normalen juristischen Welt leben. Wenn du denen krumm kommst, muss halt nur rechnen, dass die das nicht mögen. Also da kann man auch wenig machen. Ne? Wenn du dir sagst, wenn ihr die Bank weiter nutzt und dann gerne kriegt, dann sagen sie, okay, warum wollen wir die auch überlebt? Also die interessiert das nicht. Wenn die ihr Ding durchziehen wollen, machen die das. Und die sind natürlich, haben ja, die ganzen Jahre über eine sehr restriktive Notierpolitik gehabt. Das heißt, da wurde gar nichts was vermessen. Wenn die merken haben, dass durch ihre Kinder irgendwas stirbt, dann teilweise am Anfang sogar, wenn sich dann Lager irgendwie dadurch erschreckt und sich im Fuß verletzt, ne, dann hätten die das versucht abzuwenden. Natürlich, ist auch das Problem, wenn man sagen kann, wegen so einem Antreffen, worauf es ja heißt, zum Beispiel von Luther 500 und Thema am Staatstag, haben die sich irgendwie aus dem Stichtag gedacht, dass da ein spezielles, dass eine spezielle Gruppe, zum Beispiel von Völker, die damals wirklich übel waren, rausgenommen wurde. Das war auch relativ angenehm. Also. Die waren echt das Problem. Also. Das war richtig übel Arschlöcher. Die waren, das Ding ist, bisher hatte ich nur so Leute, die entweder komplett böse waren, oder ziemlich böse, oder bestraft werden, aber das sind oft so, dass das so einheitliche Gefühle waren. Das ist das Beste aus, dass wir so, dass so ein Trupper ja nicht per se böse ist. Das kann ja auch nur sein, jemand seinen Job macht. Das heißt, also, die kann ich so nicht angreifen mit meinem Bestimmung. Einfach, das kulturell komplexe Sachen, das kann ich einfach ein Volk zwischen Planeten, die damit sind, und weil auch einfach ganz viele unterschiedliche Charaktere sind, dann hast du dann diesen Planeten, der Herrscher und der will einfach nur, das sollte irgendwie genug zu beißen haben. Ja. Der macht vielleicht bestimmt mit einem Fleisch fragwürdige Sachen macht oder so, aber wo jetzt nicht, wo man jetzt nicht sagen kann, das ist böse, für ihn erscheint das notwendig, so die Überlebensration, ich kenne ja Bravo 7, ne? Diese Pulverbrote, ne, fand ich sehr eindrücklich, aber das sieht natürlich auch nicht anders auf dem Planeten, ne. Das ist jetzt ja nicht böse, dass der davon genau so wenig gibt oder nichts anderes hat, ne. Das ist jetzt nicht sagen können, dass sie eine Strafe oder Bedrohung sein, der hat ja auch nicht viel. Das ist ja halt, ne, das ist jetzt wirklich keine böse Aktion, dass er halt nicht mehr Brot oder keine frischen Äpfel dazu packt. Das geht einfach gar nicht anders. Und ich habe natürlich bei mir in meiner mit dem Anspruch, dass man vielleicht, ich habe natürlich jetzt relativ einige, aber ich rede halt erstmal im Markt. Also, es ist natürlich schön, dass ich mit ein bisschen mit dem Rest des Sinns war. Währung, die sind durch finanzielle gegenwärtige Deck, die ich da habe. Aber, ich kann ja nicht einfach zaubern, ne? Ich kann ja nicht einfach wünschen, dass wir das Wasser haben, ne? Das geht ja nicht. Das heißt, ich muss erstmal sehen, dass ich mit dem Geld, was ich von den 2,2 von den Minern und von den Vorkommen, das habe ich zuvor auch aufgegeben, eine Infrastruktur aufbaue, die Leuten hilft, ne? Das ist ja alles gar nicht so einfach. Es gibt zwar diese Werte, aber die habe ich zum Teil auch komplett aufgegeben, aber irgendwie gibt es in der Region auch so ein paar Sachen, da haben wir Gelder gepackt, einfach weil ich neige dazu, mein gewisses Fall wieder zu investieren. Und das macht manchmal Sinn, aber weigert sich dann manchmal zum Beispiel so eine lokale Regierung hier, einfach mal die Gelder nach den Wünschen auszugeben, einfach weil sie meinen, das ist so bestimmt, dann hat vielleicht oft das Problem, dass da schon Ende der 90er oder so, dass das Problem war, die wollten gerne was in der Regierung Kontakt haben, aber leider waren viele Regierungstypen nicht innovativfähig, also das ist so, dass es funktioniert. Ich kann die einfach in so einem Netzwerk annehmen, statt dass sie ihre Gedankenstruktur nicht weit im Griff haben, dass man telepathisch mit Aliens irgendwie so mehrere Kommunikation mitführen kann, aber das auch ziemlich schwierig ist, so zu denken, dass in der Gesamtheit des Bewusstseins, auch mit den Unterbewusstsachen, eine normale Kommunikation möglich ist. Das ist einfach dieses Problem. Ich hätte das gerne gemacht, aber in der Republik haben wir einfach das Problem, dass die schwierig sind zu vermitteln. Das ist die gar nicht, dass ich die nicht haben will. Die überstimmt. Das ist einfach so, dass ich da keinen gefunden habe, mit dem ich etwas machen kann. Also, ich habe das bei Aliens, mit denen ich komme gut klar, aber die können mit der Gedankenwelt nicht zusammen interagieren. Das ist nicht so einfach, dass man einfach die Aliens anschaut und dann hofft, dass das, was man bewusst denkt, diesen Einsatz, den man dann sofort denkt, dass das rüberkommt. Das ist halt dann doch mehr so eine Breitbandübertragung. Ne? Das ist ein deutlich komplexeres Gespräch als so dieser bewusste Gedanke. Ne? Und wenn du dein Gehirn nicht auf einem Niveau hast, dass das in sich stimmig ist und alles durchdacht ist, ne? Da denke ich einfach nur, Scheiße, ich konzentriere mich auf was anderes, oder? Das geht einfach nicht auf, wenn ich wollte, das ginge nicht. Das ist halt auch so, aber das ist halt so, ne? Das geht auch nicht. Ja, zum Beispiel, jetzt bin ich ja bereit auch, ich würde auch gerne sterben können, aber das Ding ist, ich kriege von den Aliens auch kein Papier, was aufzusteht, das ist sofort irgendwie Alien-Währung. Ich nenne das mal Skalaria, das sind oft so ganz schwierige Verkehre, die funktionieren. Das ist praktisch mehr oder weniger Strich, ne, aber der hat bestimmte Eigenschaften und ganz schwierige Verkehre. Das ist, wobei, dass viele Sachen juristisch anders sind und dass man auch möglich macht, dass du gefühlt betrachten weisen kannst. Ne. Also, das ist ganz schwer zu erklären. Ne. Dieses Galaxie ist halt speziell für die Fahrten, eine praktische Währung. Aha. Und, ich glaube, das ist viel, ja. Das ist gar nicht so viel. Aber, die Bock an sich, die sind ja nicht so viel wert. Also, zumindest, wenn du jetzt denkst, was so eine intergalaktische Ziele ist für die Bock, für meinen Geschäftsbereich, ich schätze, das wäre wirklich mehr oder weniger der erste Facebook-Talk gewesen, das über 2000 Galaxien erscheint, aber das ist nicht schick. Wenn ich in anderen Universum was kaufe, dann wir sind zum Beispiel ein relativ junges und armes Universum. Und wir haben dann oft auf dem Marschall bewegen und so ein Universum dann auf Kuhscheibe stehen, ne? Also weil wir hier auch viel Ökosysteme haben. Ne? Und das war für deren Ebene, was es hier bestimmt ist. Also wir sind schon relativ einfach. Ne? Und ich sag mal, dann Geld dazu haben, dass ich bei so einem speziellen Buch entwickelt irgendwas kaufe, ne? Das ist gar nicht so einfach, das was die Bock haben, das war deren Währungssystem nicht hier. Also, da dachte ich auch selbst, wenn ich die Bock hat, dass ich denke, cool, du hast da diese Wettbewerbe, die machen, denke ich so, ein kleines Lila, so geheim Fahrrad, was wir so ganz normales Sieg hast, so ein paar kleine Änderungen, kein Spielzeug, was wir genau gemacht haben, aber, wenn du denkst, du kannst da so zu dem, jedenfalls, dass du so ein Geldsystem an und wieder und, einfach ein Blick rüber und sagen, ich brauche jetzt so diese Sachen eine Konfiguration, ne? Dass ich da ein paar Großrechner an das durchstrukturiert, das geht. Das war gar nicht drin. Das war halt auch bei K&M reingeht oder bei Mediamarkt hat das gekriegt, aber in der Fahrtungskrise ist für den so auf jeden Fall nicht viel. Aber dann habe ich halt gefunden, kann da jemand, der mochte sich wohl und hat mir auch geholfen, gerade bei so einem Briefverfahren gegen Ende, so dass ich so, oh, Scheiße, hat die so eine Recycling-Möglichkeit, wo man, ich sag mal, viele, wie in Bremen zum Beispiel, da man am Ende oder so, glaube ich, irgendwie, da konntest du halt für kleines Geld, einen Aushalt kriegen, um irgendwelche Möbel zu kaufen, oder, dann hatten die dann so eine Recycling-Möglichkeit, da einfach nicht halt so, hat die vielleicht was wie ein 14.200, also, so halt irgendwie auf dem, auf der Kabelkiste, wo ich so denke, ich werde mal gucken, was das für ein Ding ist, ne, hab die da vielleicht noch mal, dann habe ich halt so eine Art 18.000 Euro gekriegt, eigentlich ist halt für 50 Jahre, das ist die 50er Industrie, aber dann habe ich da halt so ein 10 Cent 18.000 Euro aus der Kabel gezogen. Und das war halt ein toller Preis. Ne? Dann wusste ich natürlich irgendwie, wo die Preise sind. Und dann halt die Zeitmaßleute und dann dachte ich so, das ist jetzt eine riesige intergalaktische Zivilisation, die ein Großteil des Universums hatte, da dachte ich, da kam das ganz gut hin, dass ich das dann halt gesagt hat, für praktisch so ein richtiger NPC und ein Laptop. Ja. das war wirklich gut. Also muss man sich ziemlich noch gucken, dass das war also, so als ob du hast es dann mit 4 Euro Laptop drauf und PC für 3000 Euro, ne? Bei kriegst du schon was. Und das ist auch wirklich dann die wirtschaftliche Gesamtwert. Also das Ding ist, das wusste ich nicht. Wenn man an andere diversen derartige Betriebe überweist, dann muss natürlich der Geld werden, ne? Auch physikalische Bezahlung, das ist ja eine durch ideale Gegenstände gedeckte Währung. Und das ist plötzlich halt das Ding, ne? Dass sie hier transferieren und die gesamte Materie, natürlich, die Virus dann hatte, also die Besitztümer und so, transferiert werden mussten, ne? Das heißt, eine intergalaktische Situation mit aber Milliarden von Welten, ne? Musste plötzlich deren Wertgegenstände in eine andere Universum übertragen werden, ne? Und das ist egal, nicht, ne? Das ist natürlich dann, ich weiß nicht, ob man das nachweisen kann, aber das gab da, aber wie gesagt, normalerweise, dann hatten wir auch so eine Art Intel, also ein Universumsübergreifendes THW, ne? Das technische Hilfsleistung, wo die dann, ich sag mal, eingegriffen haben, dass das läuft immer ganz gut. Also, die wissen, dass passiert gelegentlich mal so Transaktionen finden, vielleicht ein neu aufgemacht ist, ein, zwei, die Woche starten, also so, oder ein, zwei Wochen. Kommt es noch vor, dass ein Typ, der anfängt, das ist so, gewaltig viele Universen, steht da, ist der Universum aus und Multiversum, und denkt so, was kommt in der Summe vielleicht alle, einmal die Woche vor, dass die eingreifen müssen, einfach weil da so eine Vollwerkswirtschaft ist, ne? Und das nicht weiß. Und jetzt weiß ich natürlich, das nächste Mal, ne, das sind die Zeitraum von 20 bis 40 Jahren, wo ich diese Vertragsprozesse durchführen kann. Und dann weiß ich natürlich nicht nur ausgleichsfähig, ich muss Sachen vorbereiten, ne? Nicht einfach so die Weisung, sondern das nächste Mal muss die große wirkliche Ausgleichsmaterie. Zum Glück war ich in Bedacht, dass das Universum von mir gerade aktiviert wird. Und ich konnte halt Ausgleichsmaterie reinbringen. Das war natürlich ganz gut, dass ich das Universum gewichtsmäßig gerade gleich halten konnte. Und so. Das sind so Sachen, die habe ich dann auch als Problem, wenn ich. So, ich kann nicht nur das Volk nehmen. Das früher war einfach, das Volk hatte unheimlich Materie auch im Besitz. Und ich muss das überbuchen, allein um den Computer zu bezahlen, den kann ich auch sagen. Das Dumme war, ich habe natürlich so einen Alternate-Vertrag gehabt. Ne? Das heißt, deswegen ist dann, wenn ich nochmal kurz hinkomme, dass das Ding hier vor Ort ist. Weil die Wissen, was so völlig was ist, also kein Plan ist, über die ganze Universumsteck, weil da draußen ist. Die ganz schwierige Materiezustand und das ist gar nicht so bekannt. Und wir hatten schon Stabilisatoren bekommen, weil das bei den Gewinnern ist vorgekommen. Ich habe mir die Gnade auch so ein bisschen Währungsgewinn. Und dann, das ganze Ding, das ist so ziemlich am Wackeln. Ne? Das wusste ich gar nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn du da solche Riesentransaktionen bekommst, dass wir halt auch Maßnahmen haben, das dann einzuleiten, dass es Stabilität wird. Und das in der Regel klappt das auch ganz gut. Also, wie auch immer, der Erfahrung hat, dass die was machen, das auch können. Dass dann die Ausgleichsmaterien zu sorgen, das ist alles. Dem Zugsystem, was vorbereitet ist, dass es funktioniert. Das ist nicht mein normales Business. Ne? Das heißt, das Dumme ist, jetzt habe ich zum Beispiel. Ja, das ist für mich Alltag. Also, das ist nicht normal. Das ist die Welt, in der lebe. Da finden wir welche Schatten. Und da habe ich jetzt probiert, so eine Art Buchleistungs-Hacking-Computer raus, für die, das mit der Film nur noch ein Traum bietet. Und ich weiß gar nicht, was da alles läuft, was die da machen, so dankbar. Und das Ding auch noch lernfähig und da läuft auch unheimlich viel jetzt noch nebenbei. Das ist aber nicht so spannend, aber das sind Sachen, da wusste ich gar nicht, dass so Sachen aussehen. Aber das Ding war, ich weiß noch nicht richtig, ich mag natürlich lieber echte PCs, aber das Ding hat, naja, ist nicht ganz einfach mit dem Geld zu arbeiten, aber ich habe quasi jemand gehabt, der das praktisch von mir ähnlich mir vor Ort installiert. Also das ist natürlich, ich stelle mal das Kenneth Cure zum Beispiel bei Stargate, dieses Café, wo die aufgestiegen sind, dazwischen auf, ne, und bei Cure ist das auch so, wenn du da in der Region oder zum Beispiel Nexus ist, da Sachen, die wir nicht verstehen, anders dargestellt werden als normaler Umstand. Und das war halt, Medienmarkt, wie ich da eingekauft habe. Ne? So Saturn oder Alternate oder wie die Lieder halt heißen oder gerade Elektronik. Ne? So ein Elektronik-Fachladen. Ne? Und da wollte ich halt jetzt die haben gemeint, bloß in deren Welt. Und so wie mit den anderen nicht, wenn ich glaube. Also, ich habe auch verschiedene Gründe bei den Aliens unheimlich gute Quoten und kann mir dann relativ gute Sachen kaufen. Ne? Und das ist dann zum Beispiel das eine größere Transaktion gewesen. Also das schon zu meiner Zeit ist richtig viel Geld. Also so viel Geld habe ich bisher noch nicht mehr. Jetzt habe ich mir halt diesen Computer gekauft. Und dann letztendlich benutze ich die benutze ich zum Teil zu denken Sachen, wo ich den Laptop benutze, ich speziell für Kunden, für meine Bank, die eine dreidimensionale Raumzeit haben. Die heißt, die hat drei Mikrodimensionen. Das ist den Dicken, weil ich hauptsächlich für Völker, die zwei Zeitdimensionen haben. Ne? Das Ding ist, bei den drei Dimensionen haben sie dargestellt auch, dass man genau keine temporalen Überweisungen machen konnte. Für die ist das üblich, dass man auch zurück durch die Zeit überweisen kann. Das ist für die normal. Da gab es Beschwerden, da habe ich gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, gerade wenn da sowas läuft. Dass ich dann gedacht habe, okay, dann mache ich das mit dem Score, dass ich, wenn ihr mit ein paar auf der Basis machen dürft, das lief doch auch nicht so. Ich dachte, okay, ich mache das so, ich stelle mein Computer so ein, dass wenn ihr zu sauer werdet, dass das auch freigeschaltet wird. Also, wenn du es nicht brauchst, dann macht es natürlich nicht nur, wenn du das nicht aufregst, was du diese Form von Überweisung nicht machen kannst, dann schaltet sich das automatisch frei. Also, aber, das war einfach mein Wappen. Das wenn wir es wirklich wollen, auch kriegen. Ja. Ach so, das ist auch ein Teil deiner Welt, ja. Ja, das ist halt das Problem, das ist Evidence, ne? Da gibt es halt die Meiner, die Zweikuppersäule, die Borg, Enterprise, die auch, natürlich auch, den Dark aus Deutscher, ne? Da gibt es auch, bei mir auch Data spielt auch eine Rolle. PK ist auch immer dabei, eigentlich. Also, die Charaktere, die man kennt, ist aber ein bisschen anders als der Welt, die ihr aus Star Wars kennt. Aus Star Trek kennt, also. Also, ich kann natürlich jetzt, ich kenne die Föderation, das wird nicht gerade bewundert von. Das ist schon ein sehr gesetztes System. Und ich dachte, so ein Dylan Hunt, der das gewöhnt ist, das Commonwealth aufzubauen, das natürlich, der viel, viel besser passt nach Star Wars. Einfach, die wollen eine Republik aufbauen, die haben Probleme mit alten Typen, die von früher, die Imperium wieder aufbauen wollen. Da ist natürlich mit den Hand viel nützlicher, ne? Einfach weil der weiß, wie kann man das aufbauen und da habe ich gefragt, dass wir hier eine Republik aufbauen. Da dachte ich, das passt hier irgendwie, also die passen, also dass wir erstmal so denken, dass sie sich nichts haben, so denken. Ne? Das ist halt das Ding, deswegen möchte ich Dinge da reinbringen. Wir haben den Commonwealth aufbauen und da habe ich gefragt, dass es verdammt unzufrieden mit dem alten Imperium. Und die wollen das aufbauen. Da dachte ich, der hat voll die Ahnung, der weiß, wie man Verträge abschließt, wie man Völker, ich sag mal, ins Commonwealth einbringt. Der weiß, wie man Leute überzeugt, der weiß, wie man Politik macht, der kennt die ganzen Feinheiten, der hat Ahnung. Der hat das schon erlebt, wie sich so ein Ding aufbaut, der hat auch schon diverse Völker integriert. Da dachte ich, der passt doch super da rein, nach Star Wars. Einfach, weil er sich da nützlich machen kann. Und jetzt muss ich leider eben zu Fassen gehen.